Raskolnikow setzte sich nicht hin, wollte aber auch nicht weggehen. Er blieb unschlüssig vor ihr stehen. Dieser Boulevard ist ja gewöhnlich ziemlich menschenleer. Jetzt aber in der zweiten Nachmittagsstunde und bei dieser Hitze war fast niemand zu sehen. Nur etwa 15 Schritte weiter, am Ende des Boulevards, war auf der anderen Seite ein Herr stehen geblieben, der allem Anschein nach die größte Lust hatte, an das junge Mädchen mit gewissen Absichten heranzutreten. Er hatte sie wahrscheinlich von weitem erblickt und war ihr nachgeeilt. Raskolnikow aber hatte ihn gestört. Er warf ihm feindliche Blicke zu, die wohl unbemerkt bleiben sollten, und wartete voll Ungeduld, bis der so schäbig gekleidete Störenfried fortgegangen wäre und er zu seinem Rechte käme. Die Sache war klar. Der Herr war etwa 30 Jahre alt, kräftig, wohlgenährt, mit roten Lippen und kleinem Schnurrbart und sehr elegant gekleidet. Raskolnikow geriet in schreckliche Wut. Er bekam plötzlich Lust, diesen feisten Stutzer in irgendeiner Weise zu beleidigen. So verließ er das junge Mädchen und ging auf den Herrn zu. »He, Svidrigailow, was suchen Sie?« rief er ihm zu, ballte die Fäuste und lachte mit vor Wut trockenen Lippen. »Was soll das heißen?« fragte der Herr streng, zog die Augenbrauen zusammen und maß ihn mit einem hochmütigen Blick. »Das soll heißen, dass Sie sich packen sollen!« »Wie wagst du, Kanaille!« Und er erhob sein Stöckchen. Raskolnikow stürzte sich mit geballten Fäusten auf ihn, ohne zu überlegen, dass der kräftige Herr mit ein paar solchen wie er fertig würde. In diesem Augenblick aber packte ihn jemand von hinten und zwischen beide trat ein Schutzmann. »Ich bitte meine Herren, sich nicht auf öffentlichen Plätzen zu prügeln. Was wünschen Sie? Wer bist du?« wandte er sich streng an Raskolnikow, nachdem er dessen schäbige Kleidung bemerkt hatte. Raskolnikow sah ihn aufmerksam an. Es war ein braves Soldatengesicht mit braunem Schnauz und Backenbart und einem verständigen Blick. »Gerade Sie brauche ich jetzt«, rief er aus und fasste ihn am Arm. »Ich bin ehemaliger Student, Raskolnikow. Das können Sie auch hören«, wandte er sich an den fremden Herrn. »Kommen Sie bitte mit. Ich will Ihnen etwas zeigen.« Er hielt den Schutzmann am Arm und führte ihn zu der Bank. »Sehen Sie? Sie ist ganz betrunken. Sie ging hier vor mir auf dem Boulevard. Wer weiß, wer sie ist, aber sie sieht nicht aus wie eine Gewerbsmäßige. Es ist wahrscheinlicher, dass man sie irgendwo betrunken gemacht und verführt hat. Zum ersten Mal. Verstehen Sie? Und hat sie dann auf die Straße gesetzt. Sehen Sie, wie das Kleid zerrissen ist. Sehen Sie, wie es angezogen ist. Man hat sie angekleidet, nicht sie sich selber. Ungeschickte Hände, Männerhände haben sie angekleidet. Das sieht man doch.